Januar um Mitternacht. Ein Spartakist stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Und mit der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Und donnernd dröhnt die Artillerie, Spartacus hat nur Infanterie. Granaten schlagen rein, ein, die noske Hunde stürmen Büchsenstein. Granaten schlagen um ihn ein, die noske Hunde stürmen Büchsenstein. O Büchsenstein, o Büchsenstein, Spartacus sein heißt Kämpfer sein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Und wofür kämpft der Spartakist? Damit ihr's alle wisst. Er kämpft für Freiheit und für Recht. Nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. Er kämpft für Freiheit und für Recht. Nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. Uspri Athen, Uspri Athen, viel Blut hast du gesehen. In deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapfere Spartak. Blut. In deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapfere Spartakusblut.